Kapitel 19. Die Kraft des Fastens. Lass uns zum Thema Fasten das Leben von Paulus und den Aposteln in der frühen Gemeinde anschauen. Es gibt genug Bibelstellen, die beweisen, dass Fasten gängige Praxis in der frühen Christenheit war. Paulus sagte, dass er oft fastet. Die Leiter der Gemeinde in Antiochia waren zusammen, um zu fasten und zu beten, woraus eine große Missionsarbeit entstand. Als sie Älteste einsetzten, fasteten sie. Schau bitte diese drei Verse an, 2. Korinther 11,27, in Arbeit und Mühe, oftmals in Nachtwachen, in Hunger und Durst, oftmals in Fasten, in Kälte und Blöße. Apostelgeschichte 13,2. Als sie nun dem Herrn dienten und fasteten, sprach der Heilige Geist, sondert mir Barnabas und Saulus aus zu dem Werk, zu dem ich sie berufen habe. Apostelgeschichte 14,23. Nachdem sie ihnen aber in jeder Gemeinde Älteste bestimmt hatten, befahlen sie sie untergebet und fasten dem Herrn an, an den sie gläubig geworden waren. Was ist Fasten? Ursprünglich bedeutet Fasten, sich der Speisen zu enthalten. Ich habe gehört, dass Menschen Fernsehfasten, Internetfasten, Handyfasten und so weiter. Ich bin sicher, dass dies eine großartige geistliche Disziplin ist, aber im eigentlichen Sinn ist das nicht gemeint mit Fasten, da Fasten immer Enthaltsamkeit von Essen bedeutet. In der jüdischen Kultur geschah dies immer von Sonnenuntergang bis Sonnenuntergang. Im Neuen Testament sehen wir ein sehr interessantes Muster, welches das Fasten ganz klar zu einer geistlichen und nicht nur physischen Disziplin erhebt. Immer wieder wird Fasten mit Gebet in Zusammenhang gebracht. Das zeigt uns deutlich, dass Enthaltsamkeit von Speisen, ohne Zeit im Gebet zu verbringen, im Sinne des Neuen Testaments kein Fasten, sondern eine Diät ist. Denk einmal über folgende Verse nach, Matthäus 17,21. Aber diese Art fährt nicht aus außer durch Gebet und Fasten. Lukas 5,33. Sie aber sprachen zu ihm, warum fasten die Jünger des Johannes so oft und verrichten Gebete, ebenso auch die der Pharisäer, die diejenigen aber essen und trinken. Apostelgeschichte 10,30. Und Cornelius sprach, vor 4 Tagen fastete ich bis zu dieser Stunde, und ich betete um die 9. Stunde in meinem Haus. Und siehe, da stand ein Mann in glänzender Kleidung vor mir. Apostelgeschichte 13,3. Da fasteten und beteten sie, legten ihnen die Hände auf und ließen sie ziehen. Apostelgeschichte 14,23. Nachdem sie ihnen aber in jeder Gemeinde Älteste bestimmt hatten, befahlen sie sie untergebet und fasten dem Herrn an, an den sie gläubig geworden waren. Ich habe dir diese Verse absichtlich gegeben, damit du die Sinnlosigkeit von Fasten ohne gleichzeitiges Gebet siehst. Was wird Fasten tun? Das ist eine sehr wichtige Frage. Ich bin aus tiefstem Herzen davon überzeugt, dass es Gottes Sinn nicht verändert und ihn nicht zum Handeln bewegt. Ich weiß, dass es im Alten Testament Verse gibt, die wir diesbezüglich zitieren können. Aber, wir müssen im Gedächtnis behalten, dass diese Menschen unter einem anderen Bund lebten, wo Gottes Segen noch auf Werken beruhte. Aufgrund des neuen Bundes hat Gott bereits alle Begrenzungen von unserem Leben entfernt. Die einzigen Einschränkungen, mit denen wir es noch zu tun haben, sind diejenigen, die wir uns selbst auferlegen. Wenn Fasten Gott also nicht dazu bewegt, für uns etwas zu tun, warum gibt es dann so viele Zeugnisse über erstaunliche Wunder, die geschahen, während Menschen fasteten und beteten? Ich werde dir gleich zeigen, dass Fasten nicht Gott verändert. Er muss nicht erst dazu überredet werden, etwas für seine geliebten Kinder zu unternehmen. Fasten verändert unsere eigenen ungläubigen Herzen und hilft uns, Gottes Glauben in uns zu beleben. Es ist diese Art von Senfkorn-Glauben, der durch Beten und Fasten aktiviert wird und der dann das Wunder geschehen lässt. Es hat nichts mit Gott zu tun, sondern mit unserem Glauben. Weil Gott uns ja keine Einschränkungen auferlegt, ist es der Unglaube in unserem Herzen, der das tut. Das Werk des Kreuzes und der neue Bund sind perfekt und vollbracht. Falsche Motive beim Fasten. Ich bezweifle nicht, dass wir von ausgedehnten Fastenzeiten sowie einem fastenden Lebensstil, also 1 oder 2 Tage pro Woche, großartigen Nutzen haben. Bevor ich dir zeige, was Fasten bewirkt und wie es die Begrenzungen aus deinem Leben entfernt, muss ich dir jedoch sagen, warum wir nicht fasten sollten. Wenn ich dir das nicht mitteile und Menschen die Kraft verstehen, die durch Fasten in uns ausgelöst wird, könnten sie in Versuchung geraten, aus falschen Motiven zu fasten und in Selbstgerechtigkeit zu verfallen, was sehr schädlich ist. Wir müssen nicht fasten, um das Fleisch zu bezwingen. Ich kann mir vorstellen, dass dies in einigen Köpfen nun Verwirrung verursacht. Ich selbst habe viele Predigten gehört, die verkünden, dass wir durch das Fasten das Fleisch kasteien und den Geist stärken. Mein Herz ist betrübt, wenn ich solche Botschaften höre, da dies eine Missachtung des Kreuzes ist. Wenn wir über Fleisch reden, meinen wir damit unsere sündige Natur, die durch Fasten nicht geschwächt werden kann. Der Grund ist ganz einfach, unsere alte Natur wurde mit Christus gekreuzigt, begraben und ist zur Neuheit des Lebens auferstanden. Wie kannst du einen toten Menschen kasteien? Das ist unmöglich. Wir überwinden die Sünde dadurch, dass wir dem Sieg des Kreuzes vollen Glauben schenken, ohne irgendwelche Taten einschließlich Fasten hinzuzufügen. Wir sollten auch niemals fasten, um Gunst beim Herrn zu erlangen. Es gibt nichts, was wir jemals tun könnten, das Gott dazu bringt, uns mehr zu lieben. Gott ist nicht von uns beeindruckt, weil wir lange Zeit gefastet haben. Eigentlich glaube ich, wenn wir Gnade wirklich verstehen würden, würden wir als Reaktion darauf noch mehr fasten. Aber dann wäre unser Motiv richtig, nicht falsch. Paulus hat seine Antwort auf Gnade so wunderbar in 1. Korinther 15,10 ausgedrückt, aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin, und seine Gnade, die er an mir erwiesen hat, ist nicht vergeblich gewesen, sondern ich habe mehr gearbeitet als sie alle, jedoch nicht ich, sondern die Gnade Gottes, die mit mir ist. Wir sollten auch niemals fasten, um Menschen zu beeindrucken. Genau davor warnte Jesus uns. Schon klar, dass wir Gewicht verlieren, wenn wir längere Zeit fasten und man wird es bestimmt bemerken. Aber wir sollten darüber nicht nachdenken. Jesus hat nicht gesagt, wenn Menschen sehen, dass ihr fastet, werdet ihr keinen Nutzen haben. Vielmehr sagte er, wenn ihr aus dem Motiv fastet, dass andere euch sehen, dann habt ihr keinen Nutzen daraus, nur Gott und du können die Motive deines Herzens beurteilen. Weiter ist ein Fasten, um Gewicht zu verlieren, der völlig falsche Grund zu fasten. Wenn du übergewichtig bist, musst du deinen Lebensstil verändern und nicht ein ausgedehntes Fasten hinlegen, um Gewicht zu verlieren. Das wird sich nur durch neuerliche, rasche Gewichtszunahme rächen. Fasten, um Gott zu überzeugen, uns etwas zu geben oder etwas für uns zu tun, ist ein üblicher und dennoch falscher Grund. Uns wurde in Christus bereits alles gegeben. Denk daran, was Gott mir sagte, den ganzen Tag lang versuchen meine Kinder mich davon zu überzeugen, ihnen etwas zu geben, während ich den ganzen Tag lang versuche, sie davon zu überzeugen, dass ich ihnen bereits großzügig alles gegeben habe. Der letzte Grund, nicht zu fasten, den ich erwähnen möchte, ist, mehr Autorität über den Feind zu bekommen. Wenn die Autorität über den Teufel von unserem Fasten abhängig wäre, hätten wir ein Evangelium der Werke. Jesus hat Satan am Kreuz besiegt und uns seine Vollmacht übergeben. Was bewirkt Fasten? Wenn also unser Fasten Gott auf keine Weise beeinflusst, warum sollten wir dann überhaupt fasten? Ich gebe dir einige Gründe dafür. Der erste und wichtigste ist, dass Fasten unser eigenes Herz verändert. Gott hat uns alles gegeben, aber wenn unsere Herzen nicht empfindsam genug für seine Stimme sind und Zugang zu diesen Segnungen haben, wird es uns wenig nützen. Matthäus 17,21 hat viele Christen verwirrt, wenn Jesus sagt, dass diese Art nicht ausfährt außer durch Fasten und Gebet. Sie haben daraus geschlossen, dass wir nur durch Fasten und Gebet Autorität über gewisse hochrangige Dämonen bekommen. Lass uns jedoch diese Schriftstelle in ihrem Zusammenhang betrachten, also die Verse 14 bis 21. Und als sie zur Volksmenge kamen, trat ein Mensch zu ihm, fiel vor ihm auf die Knie und sprach, Herr, erbarme dich über meinen Sohn, denn er ist mondsüchtig und leidet schwer, er fällt nämlich oft ins Feuer und oft ins Wasser. Und ich habe ihn zu deinen Jüngern gebracht, aber sie konnten ihn nicht heilen. Da antwortete Jesus und sprach, O du ungläubiges und verkehrtes Geschlecht! Wie lange soll ich bei euch sein? Wie lange soll ich euch ertragen? Bringt ihn her zu mir! Und Jesus befahl dem Dämon, und er fuhr von ihm aus, und der Knabe war gesund von jener Stunde an. Da traten die Jünger allein zu Jesus und sprachen, warum konnten wir ihn nicht austreiben? Jesus aber sprach zu ihnen, um eures Unglaubens willen. Denn wahrlich, ich sage euch, wenn ihr Glauben hättet wie ein Senfkorn, so würdet ihr zu diesem Berg sprechen, hebe dich weg von hier dorthin. Und er würde sich hinwegheben, und nichts würde euch unmöglich sein. Aber diese Art fährt nicht aus außer durch Gebet und Fasten. Die Jünger versuchten, einen Dämon auszutreiben, konnten es aber nicht tun. Jesus kommt ins Bild und der Dämon muss unverzüglich gehen. Das störte seine Jünger und sie wollten wissen, warum sie es nicht geschafft hatten. Schau mal, wie einfach das ist. Sie stellen eine einfache Frage und Jesus gibt ihnen eine klare Antwort, die im Vers 20 geschrieben steht. Jesus aber sprach zu ihnen, um eures Unglaubens willen. Denn wahrlich, ich sage euch, wenn ihr Glauben hättet wie ein Senfkorn, so würdet ihr zu diesem Berg sprechen, hebe dich weg von hier dorthin, und er würde sich hinwegheben, und nichts würde euch unmöglich sein. Könnte es noch deutlicher sein? Jesus sagte ihnen, sie hätten wegen ihres Unglaubens den Dämon nicht austreiben können. Ganz einfach. Er sagte nicht, wegen eures Unglaubens und weil ihr nicht fastet und betet. Er sagte nur, wegen eures Unglaubens. Dann, im Vers 20, gibt er ihnen eine Lektion über Senfkorn-Glauben und schließt dann, wenn du diese Art von Glauben hast, wird dir nichts unmöglich sein, so sieht das Leben ohne Begrenzungen aus. Was viele Christen verwirrt, ist der Teil in Vers 21, wo Jesus sagt, diese Art fährt nicht aus außer durch Gebet und Fasten. Offensichtlich kann Jesus sich selbst nicht widersprechen. Entweder war es Unglaube oder nicht. Für mich ist ganz klar, dass Jesus bereits das Thema gewechselt hat, weg vom Dämon hin zu Unglauben und Glauben. Hier spricht er über einen Unglauben, der deinem Leben Grenzen auferlegen wird und dich unter den Druck dämonischer Festungen bringt. Die Worte dieser Art haben sich nicht auf diese Art von Dämon bezogen, sondern auf diese Art des Unglaubens. Wir können die Worte dieser Art auf verschiedene Weise gebrauchen, wie zum Beispiel diese Art Kaffee, diese Art Geld, diese Art Dämon oder eben diese Art Unglauben. Nachdem Jesus klar gemacht hatte, dass nur tief im Herzen der Jünger verwurzelte Unglaube das Problem war, hat er diese Art von Unglauben angesprochen. Schon als Jesus in dieser Geschichte erschien, war er über ihren Unglauben erzürnt, wie wir in Vers 17 sehen. Da antwortete Jesus und sprach, O du ungläubiges und verkehrtes Geschlecht! Wie lange soll ich bei euch sein? Wie lange soll ich euch ertragen? Indem wir lernen, uns durch Fasten und Gebet intensiv mit Gott zu verbinden, wird dieser Unglaube aus unserem Herzen weichen. Bereits als Kind hatte ich ein tiefes Verlangen nach einem übernatürlichen Leben. Es gab niemanden, der mich über bergbewegenden Glauben gelehrt hätte, weicher Senfkorn-Glaube heißt, da die meisten Gemeinden klein und religiös und voller Unglauben waren. Intuitiv fühlte ich mich vom Geist geleitet, einen Lebensstil mit intensivem Fasten zu führen. Dabei veränderte sich mein Herz nach und nach bis zu dem Punkt, an dem Unglaube mein Herz zu verlassen begann. Wunder begannen vermehrt zu geschehen nicht, weil Gott auf mein Fasten reagierte, sondern weil mein ungläubiges Herz gereinigt wurde. Diese Wunder waren immer zum Greifen nahe, da Christus bereits für sie bezahlt hatte.